Abschnitt 37 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. Unser aller Schuld. Wenn in die Gewohnheitsabläufe menschlichen Seelenlebens eine bange Frage fällt, wie ein Stein in das ausgewaschene Bett eines Stromes, dann haben wir wunderbar bequeme Streckformen zur Hand, um das Rätsel zu entwirken und den Stein des Anstoßes klein zu kriegen. Wir reden von Schuld und schieben den Bruch unserer Natur, der eigentlich hinauskommt auf unseren Bruch mit der Natur, auf unabänderliche Gesetze, Umstände oder Schicksale. Ich habe in meiner Rechtsphilosophie, Klammer auf, Wertaxiomatische Studien, Leipzig 1914, Verlag Felix Meiner, Klammer zu, ausführlich dargelegt, dass der Satz vom zureichenden Grunde hinauskommt auf eben dieses Schuldsuchen, Klammer auf, das heißt, dass auch das Logische vom moralischen Wollen unterströmt ist, Klammer zu. Wobei, Paragraph 13, Epochen der Schuld, der Mensch zwar langsam, aber unausbleiblich dahin geführt wird, alle Schuld einzig zu suchen in sich selber. Jeder ist schuldig an jedem und ich bin der Schuldigste unter allen. Wie wir von fremder Seele niemals mehr und niemals anderes wissen können, als was wir eben aus uns selber wissen, so ist an Abändern, Verbessern und Aufrichten nur gerade so weit zu denken, als wir in unserem eigenen Leben die Mitschuld am Verhalten des anderen aufzufinden vermögen. Solange dieses Selbstrichtertum der menschlichen Gemeinschaft nicht die Grundstimmung der Rechtsfindung geworden ist, bleibt eben alles Urteilen ein bloßes Quälen und Rachenehmen solcher, die das Glück gehabt haben, den Zuchthäusern zu entgehen, an solchen, die das Unglück haben, in die Zuchthäuser hineinzukommen. Denn was wir alle in jedem Augenblick des Lebens tun, man braucht nicht mal zu denken an das Millionenmorden, Rauben, Plündern, Lügen, Ausspionieren, Vergiften in den sogenannten großen Zeiten der Weltgeschichte, ist den Inhalten wie den Beweggründen nach genau dasselbe, was auch Tier, Kind und Verbrecher tut. Sobald wir aber die Schuld an den Übeln unserer Gemeinschaft abschieben können auf die anderen, so sind wir enthoben allen beunruhigenden Mitverschuldungs- und Miterleidungserlebnissen. Daher besteht schon im alltäglichen Leben die Strebung, dort, wo einer Person unserer Umgebung ein Unfall zustößt, so lange zu forschen, bis wir die Schuld in ein unrichtiges Verhalten auf ihrer Seite hinein verlegen können. Daher in der deutschen Sprache der tiefe Doppelsinn der Worte Geschick und Ungeschick. So aber fällen wir auch juridische Urteile. Wir fällen sie zu unserer eigenen Beruhigung. Von allen Ökonomien der Denkfaulheit ist nun das Anathema Sitt die bequemste Methode. Verbrennen, verketzern, Kopf abschlagen, moralisch entrüstet sein, das war von jeher die einfachste Auflösung jener peinlichen Bewusstseinsstauung, dass wir selber einem Irrationalen nicht gewachsen sind. Auf den theoretischen Gebieten schafft man sich Unbequemes am besten dadurch vom Halse, dass man die Augen davor schließt, es nicht an sich herankommen lässt, dass man es zur Not mit irgendeiner Formel abwehrt oder aus dem Gerichtssaale herausweist. Auf dem praktischen Gebiet werden die unangenehmen Selbsterkenntnisse am besten dadurch vermieden, dass man Problematischem den Kopf abschlägt. Der Prozess Hamann zeigt uns die alte Wahrheit. Es werden Jahrhunderte kommen, die aus dem Geiste feinerer Rechtsethik das Todesurteil für ebenso unsinnig halten wie es beispiellos abgeschmackt war, dass ein moderner Gerichtshof, den ich, wäre ich minder verantwortungsbewusst, mit ein paar Strichen auf immer verlächerlichen könnte, mich aus dem Gerichtssaal hinauswies mit der Begründung, dass ich geistig unfähig sei, seinen Verhandlungen folgen und sie sachlich wiedergeben zu können. Die ganze Barbarei unserer Seelenkunde wie unserer Sittenlehre trat in diesem Straffall scharf an den Tag. Immer wird die unwillkommene Pflanze ausgerodet, die unter- wie die übernormale, wo doch unsere Arbeit sein soll, die Erde besser zu lieben, den Acker edler zu bestellen. Die Schlechtgeborenheit und Schlechtgeborgenheit, die falsche Zeugung und falsche Erziehung, die verkehrte Auslese, der Mangel an Gesundheitspflege und an Gemeinschaftsseele, die unsinnige Geistesverwirrung großer Menschenmassen durch Zeitungen, Halbbildung, Partei und Staatspolitik, Klammer auf, die selbst nichts anderes ist als das organisierte Verbrechen und von Staats wegen das züchtet, was sie von Privatwegen, wenn es herauskommt, bestraft, Klammer zu, die Armut, der Schmutz, der Klassenkampf, alles das erzeugt hüben Wolfsmenschen und drüben die intelligenten Schmarotzer. Das Zuchthaus verunzüchtet sie zur Homosexualität. Ein sinnloser Strafvollzug mordet in ihnen, was vielleicht an zarten Keimen noch da wäre, und lässt zuletzt nichts übrig, als die moralische Gehässigkeit und Selbstüberheblichkeit einer jeden Gruppe gegen jede andere. Bestenfalls noch ein mattdumpfes Solidaritätsgefühl des Einzelnen mit anderen Außenseitern der Gesellschaft. Nicht aber die Natur schuf die bösartigen Ungeheuer, der Käfig schuf sie. Der Mensch ist so anfällig und triebunsicher geworden, dass man auch den stärksten, kühnsten und klügsten mit leichter Mühe durch ein paar Tage Käfig zu allem Bösen wie allem Irrsinnigen bringen kann. Wir haben es also erreicht. Unsere Irrenhäuser liefern Irrsinn, unsere Zuchthäuser züchten Verbrecher. Am Morgen des 19. Dezember wurde das Todesurteil gefällt. Am Abend dieses Tages wurde noch einmal Gericht gehalten. Gericht über das Gericht. Da kamen in einem kahlen Hinterzimmer, bevor sie wieder an ihre Heimstätten zurückfuhren, die Eltern der gemordeten Kinder zusammen. Bescheidene, gebeugte, tief gedemütigte Menschen, klageführend und Anklage. Es war kein einziger darunter, den die abgeschlossene Verhandlung Genugtuung oder Gerechtigkeit hatte fühlen lassen. Es war kein einziger darunter, dem die Fragen, wie konnte uns das geschehen, wodurch, warum, wozu, irgendwie klarer geworden wäre. Nichts als ein Haufe gallebitterer, verworrener, dunkelgrollender und im tiefsten gekränkter Menschlichkeiten war aus diesem Prozess hervorgegangen. Sie hatten mich zu ihrer Versammlung gebeten, weil sie, meine Maßregelung im Gerichtssaal kennend, eine große Anklage gegen Gericht, Behörden, Polizei, Regierungs- und Oberpräsidium erwarteten. Ich wusste, wie nutzlos und hilflos das alles wäre. All die Aufrufe und Anklagen der unglücklichen Eltern sind dann auch nachmals nur in die Papierkörbe gewandert und unbeantwortet geblieben. Ich vermochte nichts, als zum Gedächtnis für 30 Kinder, die beim ersten sehnsüchtigen Ausflug in den lockenden Lebenswald dem Werwolf in den Rachen liefen, so sachlich als möglich diese Blätter hier niederzuschreiben. Zur Zeit, wo das Buch im Druck erscheint, wird vielleicht das sinnlose Ende des sinnlosen Dramas vollzogen sein. Menschlich das Mildeste, denn hinter aller Zwangsgier der Wollust brennt stets auch Wille zur Selbstvernichtung, juristisch, ethisch, sozialpolitisch das dümmste aller Urteile und dem Wesen der Strafe, die nicht Instinkte ausroden, sondern nutzen und läutern muss, ganz widersprechend. Hinter dem Bahnhof der Stadt Hannover, im totesten, seelenlosesten Steinwüstenbezirk an der Zellerstraße, dort, wo die ersten der geschilderten Morde begangen sind, liegt das Zuchthaus. Ein riesiges Gelände, umzirkt von einer trostlosen Riesenmauer aus roten Backsteinen. Auf einem Winkel dieser Mauer blüht ein holdes Wunder, das jeder Hannoveraner kennt. Eine kleine Birke, der zarteste und zäheste Baum, so blond und so bescheiden, so herb und so lieblich, von so verletzlicher und zarter Rinde und von so zäher und gesunder Wurzel, wie die Kinder unserer niedersächsischen Landschaft. Sie hat durch ein Wunder mitten in der baumlosen Steinwüste just auf der roten Zuchthausmauer Wurzel geschlagen. Ein Gruß des guten Lebens, das durch all unser menschliches Zucht- und Unzuchtelend doch wieder hindurchbricht. Hier nun wird das Fallbeil stehen und der rote Richter sein sinnloses Amt erfüllen. Dieser Tag, so habe ich den Behörden meiner Heimatstadt vorgeschlagen, soll dem Andenken jener 30 Kinder gehören. In alten Zeiten, als noch das Erlebnis der Gemeinschuld im Menschen fruchtbar war, etwas vollkommen anderes als unser jetziger juristischer Begriff von Kollektivhaftbarkeit, da pflegte, wenn Blutschuld über einer Stadt lag, ein Werk des Gemeinsinns, Kapelle, Kloster, Denkmal, Baumpflanzung, den Ruf der Bürgerschaft wieder zu entsühnen. Das älteste Bauwerk Hannovers, die schöne Nikolaikapelle am Klagesmarkt, soll aus solcher Gemeinsühne entstanden sein. Der Tag, an dem der letzte Wolf unserer Wälder getötet wird, soll als Buß- und Bettag für die Stadt Hannover gelten. Man hat, nicht am wenigsten durch die Sensationsreportage des Zeitungsunwesens, so tief an Scham und Seele der Volkheit gesündigt, dass nun diejenigen, die für die Gesundheit unseres Volkes sich verantwortlich wissen, Geistliche, Ärzte, Lehrer, versuchen mögen, auch dieses Grauenvolle wieder in Würde und Schönheit zurückzulenken. Man soll in den Schulen zu den Kindern, in den Kirchen zu den Erwachsenen sprechen. Alle Glocken der Stadt sollen mahnen. Und zur selben Stunde, wo der schuldig unschuldige Unhold stirbt, wollen wir die traurigen Überreste der 30 jungen Menschen in einen gemeinsamen Sarg betten, mit Blumen schmücken und auf Kosten unserer Stadt in unsere Erde legen. Nicht verborgen auf einem Kirchhofe, nein, auf einem unserer großen öffentlichen Plätze. Und wir alle, eine ganze Stadt, werden hinterhergehen, Senatoren und Magistrat, Bürgermeister, Ämter, Behörden, Lehrerschaft, Geistlichkeit, Oberpräsident, Regierungspräsident, Polizeipräsident. Nicht um letzte Ehre zu erweisen, das können wir gar nicht, sondern um gemeinsame Schuld auf uns zu nehmen. Es hat Könige gegeben, die an dem Tage, wo ihr Volk unterlag, sich selber das Ende bereiteten. Kant hat den Grundsatz ausgesprochen, an dem Tage, wo Krieg ausbricht, hat die Regierung sofort freiwillig die Macht niederzulegen, denn sie hat bewiesen, dass sie das nicht zu verhindern imstande ist, was hintanzuhalten der ganze Sinn ihres Amtes war. Es gibt zum Glück auch bei uns noch Beamte, die freiwillig aus dem Amte scheiden, wenn das Schicksal sich stärker zeigte, als sie selber zu sein vermochten. Die verantwortlichen Männer Hannovers erwiesen sich nicht als adelige Männer. Man hat die bitterböse Stimmung, die der Hamann-Prozess hinterlassen hat, damit zu beschwichtigen versucht, dass man verheißen hat, ihm eine Kette Disziplinarverfahren folgen zu lassen, durch welche die Mitschuld der einzelnen Subalternbeamten gesühnt werden solle. Man unterlasse diese Komödie, durch die einem viel zu langmütigen, viel zu schwerfälligen Volke immer wieder Sand in die Augen gestreut wird. Denn wer hat Vorteile daran, dass in einem vom übelsten Spitzelunwesen und Sykophantentum zersetzten Rechtsstaat zwei oder drei ungeschickte oder erfolglose kleine Unterbeamte einen Rüffel davontragen oder auf einen anderen Posten verschoben werden? Nein, steigen wir in uns selbst hinab und nehmen die Schuld ruhig auf uns. Danach aber soll keiner mehr das Recht haben zu fragen, wer trägt die Schuld? Soll keiner mehr die andere Seite belasten dürfen? Wir gehen alle in gemeinsamer Elternschaft hinter dem Sarge der durch unsere Schuld unerfüllt gebliebenen Jugend. Neben dem Mordhaus, wo die Kinder geopfert sind, liegt ein weiter, baumüberblühter Platz. Im Hintergrunde steht eine Kirche. Darin schläft der klügste Mann, den Hannover besessen hat, Leibniz. Auf diesem Platz wollen wir sie in unseren Boden legen. Aus unseren Harzbergen holen wir dann Granit. Oder besser noch, holen aus unserer Heide einen der großen Findlinge ferner Urzeit. Der diene zum Denkstein und die Nachwelt lese darauf nur drei Worte: Unser aller Schuld. Ende von Abschnitt 37. Gelesen von Klaus Missfeld.